Mach mich an im Kabelnetz auf 107.9 MHz. Radio frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Radio frei. Reibungspunkt. Sendung für Erfurt und Umgebung. The National Broadcasting Company delays the start of all its programs to bring you a special bulletin. It was announced in San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the Allies, no strings attached. And that the announcement is to be made formally by General Eisenhower. I'll repeat that. The formal announcement has not yet been made, but the official says that Germany has surrendered unconditionally to America, Britain, and Russia. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом права, это праздник, с гнилою на висках, это радость, со слезами. У мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную бери, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом права, это праздник, с гнилою на висках, это радость, со слезами. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом права, это праздник, седелою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, это день победы. Deutschland hat sich also bedingungslos zurückgezogen und kapituliert. Und das war Lew Leschenko mit dem Papier zum Tag des Sieges. Herzlich willkommen bei Reibungspunkt. Es ist der 6.5.2010. Es ist kurz nach 21 Uhr. Herzlich willkommen. Ja, genau. Wir haben heute in der Sendung uns das Thema 8. Mai oder rund um den 8. Mai gestellt und genau, haben da einige Dinge zur Aufarbeitung oder Nichtaufarbeitung dabei. Genau, genau. Und zur Kapitulation von Deutschland. Also wir bewegen uns schon ein bisschen weg von dem 8. Mai, aber ja. Der 8. Mai ist ja trotzdem ein ganz guter Anlass, um sich mit so geschichtspolitischen Themen nochmal zu beschäftigen. Okay, gut, dann starten wir gleich mal richtig rein. Mit dem nächsten Sample. Ja. Achtung! Mein Name ist Lieutenant Aldo Rain. Ich stelle ein Spezialkommando zusammen und dazu brauche ich 8 Soldaten. 8 jüdische, amerikanische Soldaten. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, dass bald die Armada startet. Tja, wir brechen noch ein bisschen früher auf. Wir werden über Frankreich abgesetzt, als Zivilisten getarnt. Und sobald wir auf feindlichem Gebiet sind, als Guerillakampftruppe im Hinterhalt, haben wir nur noch ein Ziel und ein Ziel allein. Nazis töten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich komm doch nicht extra von den scheiß Smoky Mountains runter, überquer 5000 Meilen Wasser, kämpf mich durch halb Sizilien und spring aus so einem scheiß Flugzeug, um den Nazis einzutrichtern, was Menschlichkeit ist. Nazis kennen keine Menschlichkeit. Sie sind die Fußsoldaten eines judenhassenden, massenmordenden Psychopathen und gehören vernichtet. Und deswegen wird jeder einzelne verdammte Sack, der in einer Nazi-Uniform steckt, sterben. Ja, das war ein Trailer zu Inglourious Basterds oder ein Ausschnitt aus dem Film. Und das ist ja was Fiktives, ist ein fiktiver Film, der sich auch ganz bewusst der Thematik fiktiv widmet und nicht an der Geschichte bleibt. Trotzdem hat es eine jüdische Aufarbeitung gegeben von Nazi-Deutschland und dazu haben wir euch ein Buch mitgebracht und das Buch, das beschäftigt sich mit NAKAM, einer jüdischen Racheorganisation. Wir kommen nun zu einer Buchvorstellung, NAKAM, jüdische Rache an NS-Tätern, aus dem Konkretbuchverlag. Plötzlich war alles fort. Nichts war übrig. Ich war allein. Verlassen. Jeder Tag war wie ein Jahr. Wo habe ich gesündigt? Wo? Bis heute verstehe ich nicht, was geschah. Mich übrig blieb, gerade ich. Wie bin ich dem Schrecken entronnen? Das einzige Gebot, das uns die Opfer hinterlassen haben, heißt Rache. Rache, Rache. So wie Miriam Yahav, die diese Zeilen schrieb, dachten viele Überlebenden der Shoah. Rache als Mittel, das den Schmerz zwar nicht aufheben, wohl aber dämpfen und lindern kann. Viele dachten, dass sie dort deshalb die Konzentrationslager überlebt hatten, um Rache für die ermordeten Verwandten zu nehmen. Das Buch NAKAM von Jim Tobias und Peter Zink berichtet von Juden und Jüdinnen, die diesen Gedanken in die Tat umgesetzt haben. NAKAM. Jüdische Rache an NS-Tätern. Die Versöhnung mit den Mördern ist zur Norm geworden, was das Heranwachsen einer neuen Generation von Mördern bedeutet. Wir werden deshalb dafür sorgen, dass die Vergeltung unvergessen bleibt und mehr als Rache ist. Sie wird zum Gesetz des ermordeten jüdischen Volkes. Was kann jemand tun, dessen Familie, Freunde, beinahe alle, die ihm etwas bedeutet haben, umgebracht wurden? Er kann sich so schnell wie möglich vom Ort des Grauens entfernen und versuchen, irgendwie und irgendwo neu anzufangen. Oder er beschließt, dass die Mörder nicht ungeschoren davonkommen werden und nimmt es selbst in die Hand, sie dafür bezahlen zu lassen. Genau das war die Motivation der jüdischen Rächergruppe NAKAM, die im Nachkriegsdeutschland Nazis verfolgte und verurteilte, was in vielen Fällen das Todesurteil bedeutete. Freisprüche gab es allerdings tatsächlich auch. Enttäuscht und wütend über die Justiz, die nur darauf bedacht schien, die 12 Jahre Faschismus möglichst schmerzlos verschwinden zu lassen, blieb den NAKAM-Aktivisten aus ihrer Sicht gar keine andere Wahl. Sie wollten und konnten nicht vergeben, schon gar nicht der deutschen Bevölkerung, deren Aktivität sich nach dem verlorenen Krieg hauptsächlich auf Jammern und Wehklagen über die schlechte Versorgungssituation beschränkte. Als ein Gruppenmitglied sich in Nürnberg ein Zimmer nimmt, um von dort aus Aktionen planen zu können und der Wirtin einen gefälschten Ausweis mit dem angeblich polnischen Namen Maim vorlegt, bekommt er zu hören, das klingt ja fast wie die jüdische, wie das jüdische Chaim. Aber zum Glück hat von dem Judenpack ja fast niemand überlebt. Solche und viele ähnliche Erfahrungen werden es gewesen sein, die zum Entschluss der Nahkampfgruppe beitrugen, nicht nur einzelne Nazis zu bestrafen, sondern das gesamte deutsche Volk. Aber Kovner, einer ihrer Gründer, hielt Ende März 1945 vor seinen Kameraden eine Rede, in der er dies begründete. Es kann nicht sein, dass 6 Millionen Juden vernichtet wurden und diese Menschen von niemandem gerecht werden. Die Juden schrieben mit ihrem Blut an die Wände der Gaskammern, rächt uns, es ist die Pflicht von uns übrig gebliebenen, diese Rache durchzuführen. Das ist keine persönliche Rache, sondern die Rache eines Volkes an einem anderen. Wenn keine Strafe vom Himmel kommt, wird sie von hier, von der Erde kommen. 6 Millionen für 6 Millionen. Infolge dieses Beschlusses wurde zum Beispiel der Plan gefasst, das Trinkwasser in mehreren deutschen Großstädten zu vergiften. Da die Rächer bei anderen jüdischen Organisationen, die sich vorrangig mit dem Aufbau Israels beschäftigten, meist auf wenig Verständnis oder sogar offene Ablehnung stießen, wurde dieser Plan jedoch vorher verraten und kam so nicht zur Ausführung. Die Autoren haben vor einigen Jahren Aktivisten in Israel besucht, von denen einige im Kibbutzim leben. Einigen war es mehr, anderen weniger unangenehm, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Doch sie bereuen nicht. Einer stellt klar, er würde alles so oder ähnlich wieder machen. Für die Frau eines ehemaligen Nahkampfkämpfers, eine ehemalige polnische Zwangsarbeiterin, sind die beiden Autoren die ersten Deutschen, die sie seit 1945 trifft. Sie erzählt, dass ihre gesamte Familie vergast wurde und sie Entschädigungszahlungen Deutschlands wütend abgelehnt habe. Ihr Mann, so die Autoren, beendet das Interview mit dem Satz: Ich hasse alle Deutschen sehr. Dann ladet er und seine Frau uns zum Abendessen ein. Ja, das war jetzt eine Buchvorstellung von der Kommunistischen Arbeiterzeitung zu dem Buch Nahkam, das im Konkretbuchverlag erschienen ist. Und wir haben von Daniel Kahn ein Lied dabei, in The Painted Birds, das sich mit dem Thema 6 Millionen für 6 Millionen beschäftigt. In 1945, among the Jews who were left alive, there came a visionary man who turned his wrath into a plan. Kovner was his name. As a partisan, he earned his fame. He once was a Vilna rebel Jew, a poet warrior through and through. Some surviving ghetto fighters, Zionists and socialists conspired. They gathered in a Lublin flat around the kitchen table. They gave themselves a Hebrew name. Word they did proclaim that vengeance is what God would will, were there a God, and so they'd kill 6 million Germans. You might say it was insane. 6 million Germans. That it was misdirected pain. 6 million Germans. They didn't want the war to end. 6 million Germans. They wanted one thing, Nakam revenge. The dead to come to fight. They formed a band of 40 strong to straighten out what had been wrong. They chose to poison water mains, just as the Jews of old were claimed. Nuremberg and Hamburg town, their agents worked the underground. They took up jobs by the riverside and waited for the poison to arrive. And Kovner went to Tel Aviv to see what help he could receive. But the Haganah. Vienna did not agree to join in his conspiracy. 6 million Germans! You might say it wasn't right. 6 million Germans! Get an eye for an eye, you saw without a sight. 6 million Germans! They didn't want to make amends. 6 million Germans! They wanted one thing, Nakam revenge. Have said there were hundreds of SS prisoners dead. 6 million Germans! You might say that it was wrong. 6 million Germans! But were their actions weak or strong? 6 million Germans! And who are we to judge and condemn? 6 million Germans! They wanted one thing, no comrades! So Nakam was all disbanded. On Palestina's shores they landed. Nabokovna and his crew came like many other Jews. They put aside their rage and hate and worked to build a Jewish state with Jewish towns and Jewish farms and Jewish guns and nuclear arms. On the shelf, be taken out later on someone else. How you read this tale, lest your own prejudice prevail. For look around the world today. Consider the role that vengeance plays. Because history has its unpaid debts. And is it better if we forget? 6 million Germans! You might say it was absurd. 6 million Germans! But what becomes of a dream deferred? Die jüdische Rächergruppe Nakam brachte mehrere SS-Größen um. Außerdem verübten sie einen Giftanschlag am 14.04.1946 auf das Internierungslager Langwasser, in dem 12.000 bis 15.000 Häftlinge interniert waren, fast ausschließlich SS-Angehörige und NS-Prominenz. Einige Nahkampfmitglieder fassten den Plan, die Brötchen für die Gefangenen zu vergiften. Doch das Gift wurde verdünnt und so kamen die inhaftierten Nazis mit Magenschmerzen und Durchfallerkrankungen davon. 207 Nazis hatten gefährliche Vergiftungserscheinungen. Ihre Mägen wurden ausgepumpt. Heute stehen die befragten Rächer den Vergeltungsplänen kritisch gegenüber. Sie sind heilfroh, dass Anschläge, die sich gegen die Zivilbevölkerung richten sollten, nicht durchgeführt wurden. Sie wissen, dass es aus heutiger Sicht schwierig ist, ihre frühere Motivation zu verstehen. Du sitzt vor dem Fernseher und irgendwer erzählt dir die schreckliche Geschichte von Rache und du denkst, was für eine Wahnsinnsidee, welcher Wahnsinn. Aber du musst es mit den Augen derjenigen sehen, die aus den Krematorien schreien, betont Oleg Hirsch, einer der damaligen Beteiligten. Die ehemaligen Rächer sind aber immer noch von der Rechtmäßigkeit gezielter Racheaktionen gegen NS-Täter überzeugt. Das war also der Beitrag zu Nakam, jüdische Rache? Ja, genau. Das hat eine Zweiteilung gegeben. Also ein Teil, das ist eigentlich ziemlich aus der jüdischen Brigade heraus entstanden und ein Teil hat sich eben der Rache verschworen einerseits und hat es dann aber auch beendet und ein anderer Teil hat sich damit beschäftigt, Juden, die in den Lager noch sein mussten, obwohl die Lager schon befreit waren, dann nach Palästina zu schaffen. Genau. Und also es ist ja schon Also irgendwie hört sich das ja erstmal so ein bisschen heftig an, wenn Leute fordern, naja, wir bringen jetzt ganz einfach mal so 6 Millionen Deutsche um, aber vielleicht hängt das auch ganz einfach mit den Zeitumständen zusammen und vielleicht hängt es auch ganz einfach mit so einem gewissen Maß an, naja, Rechtsverständnis, so wie auch immer man das nennen will, zusammen, wenn man sieht, dass halt in der BRD Verbrechen ab 49 oder auch schon ein bisschen vorher halt nicht so richtig verfolgt wurden. Genau, und auch wenn man die ganzen Erlebnisse, ist ja auch beschrieben worden, was wir teilweise für Erlebnisse hatten, und es war auch ganz klar, dass das halt nicht nur die in Anführungszeichen SS-Leute waren, sondern haben ja ganz viele Deutsche einfach mitgemacht, und ich denke, das haben die auch gespürt und wussten das auch. Da können wir ja gleich mal drüber reden. Genau. Und ja, jetzt zwischendurch noch Musik von Spambirds. Das ist so ein bisschen Bruch, glaube ich, drin in der musikalischen Auswahl. Ja, das ist halt mein Musikwunsch. Ja. Das ist Bastis Musikwunsch. Ja. Hoffentlich gefällt es euch auch.

Ja, das war La Fraktion mit Eddie Borson Anarchist. Und Andi, du hast uns ja vorhin schon kurz so einen Einstieg gegeben, eigentlich fürs jetzige Thema. Und zwar hast du gemeint, wenn ich mich richtig dran erinnere, dass es eine Amnestiewelle in der BRD gegeben hat für viele NS-Verbrecher, Verbrecherinnen. Also das war ja durchaus so, also wenn man sich das vor Augen hält, 1949 wurde die Bundesrepublik gegründet, 23. Mai. Und der Bundestag tritt dann irgendwann so Anfang September, am 7. September zusammen. Und da denkt man sich vielleicht, naja, also die könnten sich ja auch erstmal so mit der ganzen Grundkonstitution beschäftigen und dann vielleicht auch mal darüber nachdenken, was im Zweiten Weltkrieg war. Haben sie auf eine gewisse Art und Weise auch gemacht. Und zwar am 8. September, also am zweiten Tag, an dem der Bundestag bestand, gab es schon die ersten Einwürfe, dass man sich doch mal mit der Amnestie für die Deutschen beschäftigen sollten, für die Leute, die im Dritten Reich halt als Minderbelastete und als Mitläufer galten. Also das ist schon recht beachtlich, finde ich, das dann so gleich am nächsten Tag zu bringen. Und das waren am Anfang noch so die kleineren Gruppierungen. Die Deutsche Partei war das, die Wirtschaftliche Aufbauvereinigung. Aber ab dem 20. September, also auch ganz am Anfang, hat dann Konrad Adenauer da durchaus auch zugestimmt und ist auf diese Linie eingeschwenkt. Und hat auch so gesagt, naja, also man muss halt mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Und daraufhin ist so diese ganze Debatte um Amnestiegesetze, um Straffreiheitsgesetze ins Rollen gekommen. Das heißt dann so viel wie Leute, die dann früher noch Anhänger des NS-Regimes waren, haben dann ganz normal weitergemacht. Genau, also so ganz so einfach war es halt nicht. Es war halt schon so, dass das Ganze erstmal eine gewisse Gesetzgebung halt durchlaufen musste. Und dass zu diesem Zeitpunkt durchaus auch das Hohe Kommissariat der Alliierten da auch noch einiges zu sagen hatte. Und wenn man sich das anschaut, dass das Bundesjustizministerium zu dem damaligen Zeitpunkt, also die erste Gesetzesvorlage des Bundesjustizministeriums war genau dieses Straffreiheitsgesetz. Und das war auch durchaus ein Gesetz, was dann relativ schnell durchgepeitscht wurde. Also es wurde durchaus schon auch als das Weihnachtsgeschenk des Jahres 1949 gehandelt, was es nicht ganz geworden ist, weil am 24. wurde es erst im Bundestag verabschiedet und musste dann noch an das Hohe Kommissariat gehen. Und die haben da durchaus auch so ein paar Kritikpunkte dran gehabt, haben dann allerdings gesagt, naja, also sie würden es schon durchgehen lassen, wenn so diverse Sachen auf richterlicher Ebene oder auf Ebene der Justizminister der Länder und des Bundesjustizministers nochmal genauer geregelt wird und nochmal genauer ausformuliert. Und daraufhin gab es halt von Dela, dem damaligen Innenminister, durchaus auch dieses, ja, okay, das machen wir und darüber reden wir auch, durchaus allerdings halt auch mit dem Hintergründen und durchaus auch mit dem ausformulierten Gedanken später, naja, also was Richter sagen, hat auf die letztendliche Gesetzvorlage ja überhaupt keinen Einfluss. Und sozusagen so wurde durchaus auch die Alliierten, die nicht besonders beliebt anscheinend gewesen sind, bei den deutschen Politikern, oder zumindest nicht immer, wurden sozusagen, denen wurde durchaus so ein Schnippchen geschlagen und die wurden durchaus dabei auch übergangen. Also durchaus auch so recht interessant, wie sich so ein Regime durchaus ja auch noch in der Besatzungszeit verhält. Also denkst du, dass dann so viele Nazis da mit drin waren, generell, die schon im Bundestag eben waren, dass solche Gesetze zustande kommen, oder hatten die solche Nähe zu dem Ganzen, oder gibt es da Personenüberschneidungen? Also es gibt sicherlich dann irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt auch Personenüberschneidungen. Also das bedeutendste zum Beispiel ist ja sicherlich Klopke. Klopke war jemand, der die Nürnberger Rassegesetze mit kommentiert hat und damit halt irgendwie auch relativ entscheidend dafür zuständig war, wie die angewandt wurden. Und Klopke war dann sowas wie die graue Eminenz im Bundestag oder der Regierung und war sowas wie die rechte Hand Adenauers. Das heißt, es gibt dann durchaus einige personelle Überschneidungen. Und man muss auch sehen, dass die Deutsche Partei, die ja in der ersten Regierung auch Regierungspartei war, durchaus halt auch dieses Straffreiheitsgesetz oder diese Amnestiegesetze damit auch vorangetrieben hat oder mit der Begründung vorangetrieben hat, dass es darum ging, halt durchaus auch den Nationalsozialismus zu rehabilitieren, zu einem gewissen Maße wieder. Das heißt, es gab am Anfang irgendwie auch diese Diskussion, oder es gibt diese Diskussion, diesen Forschungsstand durchaus auch gerade, dass man sagt, naja, also wer sich halt damals für die Demokratie engagiert hat oder wer sich integrieren wollte, der hat durchaus ganz gute Chancen gehabt, egal wie die Vergangenheit war. Und die Deutsche Partei wollte halt durchaus auch so sozusagen nicht einfach nur einen Schlussstrich ziehen oder ähnlich, sondern die hatte durchaus auch so eine positive Affinität zur NS-Geschichte. Okay, und Wie war das generell? Also was für Positionen hat es noch gegeben, die von NS-Größen dann auch besetzt waren oder von Leuten, die in der NS-Zeit einiges gemacht haben? Du hast vorhin im Vorgespräch hast du ja noch gesagt, dass es auch Richter gab, die in der NS-Zeit Richter waren und auch danach. Also das ist das ist halt so ein bisschen schwieriger, also so genau die Namen kann ich gerade nicht aus dem Kopf sagen, aber es gab von der DDR durchaus wahrscheinlich auch politisch motiviert sowas wie ein Braunbuch, und dieses Braunbuch hat sich damit beschäftigt, welche Blutrichter jetzt wieder oder zu diesem damaligen Zeitpunkt wieder in Diensten der BRD standen, und es gab dann so einen Veröffentlichungszyklus, und letztendlich haben die eine Liste von über 1000 Richtern rausgegeben, die sozusagen mit Aktenlage, wo auch immer, also wo ich jetzt nicht genau weiß, wie viel das jetzt hundertprozentig stimmt, weil ich die Akten halt auch nicht überprüft habe, aber wo es 1000 Namen gibt, bei denen gesagt wurde, sie waren früher bei dem und dem Gericht im Dritten Reich und sie war bei dem und dem Gericht halt in der Bundesrepublik, und wodurch es auch nachgewiesen wird, wo Fälle aufgezeigt werden, wie sie im Dritten Reich Todesurteile unterschrieben haben und teilweise halt auch so für echte Banalitäten wie Mützenklauen aus einer Kleidersammlung. Und also sagen, da gibt's schon so Fälle. Und das Problem ist halt so ein bisschen daran, das war halt von der DDR herausgebracht und damit stieß das in der BRD nicht so besonders auf Widerhall, sondern wurde eher als politische Propaganda abgetan, gerade in den Anfangsjahren. Und das hat sozusagen auch durchaus dazu geführt, dass relativ viele Richter halt, ganz einfach davon nicht betroffen waren. Zumal man auch einfach sagen muss, dass es überhaupt das Beamtentum eine relativ spezielle Rolle in diesen ganzen Amnestiegesetzen hatte. Was für eine spezielle Rolle? Also es gab dann dieses 131er-Gesetz, der Artikel 131 ist im Grundgesetz verankert gewesen. Und es ging darum, dass Beamte, die im Dritten Reich aktiv waren, gerade zu Ende des Dritten Reiches oder die dann noch im Dienstverhältnis standen, dass die prinzipiell wieder in der Bundesrepublik anzustellen sind. Und halt auch ganz einfach ansonsten Pensions- und Ansprüche auf Bezüge haben. Und das wurde dann durchaus relativ großzügig gehandhabt. Das heißt, da wurden relativ viele Richter oder sonstige Beamte halt ganz einfach auch wieder in Positionen eingesetzt oder wurden mir zur Verwendung gestellt. Und das war durchaus, man hat dann sozusagen den Verwaltungsapparat mit ehemaligen NS-Leuten oder Leuten, die im Dritten Reich auch Beamtenpositionen hatten, durchaus relativ gut wieder besetzt. Und da gibt es durchaus auch, unrühmliche Urteile des Bundesgerichtshofes, der deutschen Beamtenschaft halt bescheinigt, dass sie das Dritte Reich unkorrumpiert überstanden habe. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass im Bundesgerichtshof zu der damaligen Zeit halt auch einige Nazis saßen oder ehemalige Nazis saßen. Also da gibt es durchaus halt schon Kontinuitäten, und wenn ehemalige Nazis in hohen Verwaltungspositionen sind, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie das ist, wenn die irgendwann mal Stellen zu besetzen haben, dann werden die vielleicht nicht unbedingt gerade mit dem kommunistischen Widerstandskämpfer oder sozialistischen Widerstandskämpferin besetzen wollen, die dann so als personifizierter Vorwurf über den Flur marschiert, sondern vielleicht doch dann eher mit Leuten, die also unbelastet sind und sozusagen überhaupt gar nicht irgendwie eine Vergangenheit im Dritten Reich haben, oder halt Leuten, die einen schon früher mal nahe standen. Womit es gar nicht unbedingt gesagt ist, dass die Leute dann immer noch so glühende Nazis waren, aber es gibt halt trotzdem noch so ganz einfach diese Kontinuität, und es gibt halt einfach schon so viele Leute, die sich sozusagen gegen den NS ausgesprochen haben, gab es durchaus schon, es gab Probleme für diese Leute in Ämter reinzukommen. Also es gab auch relativ viele Prozesse, die ganz einfach gegen Kommunistinnen und Kommunisten angestrengt wurden. In der BRD hat es eine generelle antikommunistische Hetze gegeben, oder wie würdest du das beschreiben? Und hat's für diese Leute andersrum nicht nur die Konsequenz gehabt, dass sie keine Ämter bekommen haben, sondern sind die auch verfolgt worden? Oder, also ich habe da irgendwas in Erinnerung, dass auf jeden Fall da auch bestimmte Personengruppen dann auch verfolgt worden sind, also darüber hinaus noch zudem. Also ich glaube, das ist ja durchaus so ein Phänomen in den westeuropäischen oder in den westlichen Staaten, dass die 50er Jahre schon von einem relativ starken Antikommunismus und Antibolschewismus geprägt sind und mit so einer Angst vor dem Bolschewismus, Und die BRD war ja durchaus schon, also Teil der Westintegration war ja schon Teil des Ganzen dann gewesen. Und es gab da durchaus auch relativ starke antikommunistische, antibolschewistische Strömung, wo so dieses Schreckgespenst auch an die Wand gemalt wurde. Und es gab durchaus auch Gesetze gegen Kommunistinnen und Kommunisten. Und ich habe bloß gerade noch irgendwie so eine Zahl im Kopf, dass innerhalb von 20 Jahren, also von 1951 bis 1971, ungefähr 7000 Kommunistinnen und Kommunisten verurteilt worden und durch das halt, wenn sie Pech hatten, halt von Richtern, denen sie im Dritten Reich auch schon mal gegenüberstanden. Und während die Verhandlungen, die über den NS geführt wurden oder die über Personen, die im NS irgendwie was zu sagen hatten oder die im NS Sachen begangen haben, kommt man halt, es ist schwierig jetzt die Zahlen aufzurechnen, aber so ungefähr über eine 50-jährige Geschichte auch auf 7500 Leute. Und wenn man sich das anschaut, auf 20 Jahre 7000 Kommunistinnen und Kommunisten oder Sozialistinnen und Sozialisten aus diesem Kreis raus, dann ist das schon recht beeindruckend und ja, irgendwie für mich auch manchmal so ein bisschen, also für mich auch unverständlich, warum diese Leute so behandelt wurden, wie sie behandelt wurden und dann teilweise ja wieder im Knast gekommen sind. Ja, okay, gut. Also für mich wundert es jetzt nicht, wenn man dann denkt, dass so viele Leute, die halt schon zur NS-Zeit halt gewisse Funktionen eingenommen haben, auch teilweise mitgesprochen haben in dem Ganzen. Also ist es irgendwie auch verständlich. Erschreckend ist es ja trotzdem. Also ja, also weißt du, wie ich meine? Erschreckend ist es schon. Erschreckend finde ich es halt auf jeden Fall. Und also klar, sozusagen mit dieser ganzen politischen Debatte, in der das Ganze damals stattgefunden hat, in dem ganzen politischen Klima, also so prinzipiell nachvollziehen kann ich jetzt auch schon, warum das so passiert ist, und so richtig verwundern tut es mich auch nicht, aber es ist schon, ich glaube, so diese Schicksal, die die Leute damals so hatten, dass sie halt wirklich im NS im KZ saßen und später dann in den 50er Jahren wieder ins Zuchthaus gekommen sind oder ins Gefängnis für andere Sachen, das ist, glaube ich, schon so, sind, glaube ich, relativ harte Schicksale, die einfach neue Menschen da widerfahren sind. Ich frage mich bei der Thematik oft, wie man eigentlich den 8. Mai dann nennen soll. Ist es eine Befreiung? Ist es eine Niederlage für Deutschland? Ist es, also hat es einen Bruch gegeben oder hat es keinen Bruch gegeben? Es hat sich auf jeden Fall was verändert. Also für viele Leute war es wirklich eine Befreiung, weil die KZs zum Beispiel nicht mehr da waren. Und also das hat ja auch schon vorher passiert, ist ja vorher auch schon passiert, dass bestimmte Sachen einfach ausgeschalten worden sind, was die Nazis damals gemacht haben. Aber es hat ja trotzdem irgendwie, es hat sich was verändert und trotzdem ging es irgendwie weiter. Und es hat ja keine richtige Aufarbeitung gegeben. Also so ein gewisses Maß an Aufarbeitung, ja, also ist wahrscheinlich auch sowieso schwierig, so ein großes Maß an oder so ein... Ich habe so jetzt auch ganz bewusst gesagt, eine richtige Aufarbeitung. Ja. Also es ist jetzt auch schwierig, das als richtige oder nicht richtige Aufarbeitung zu sehen, aber also es kommt dann auf jeden Fall sehr ungerecht vor. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Menschen damals das auch einfach irgendwie hinter sich lassen wollten und dachten, ja, so jetzt ist weitergehen, so auf diese Art. Weiß nicht, ob das... Ja, also klar, ich meine, man will wahrscheinlich einfach auch mit seiner Geschichte nichts zu tun haben. Also ich meine, so Schuldabwehrreflexe sind jetzt, also durchaus auch, dazu muss man ja kein Massenmörder sein, um sowas zu finden. Also das passiert dann ja schon bei anderen Sachen. Und so, also klar, sozusagen auf einer gewissen psychologischen Ebene kann man es vielleicht auch schon nachvollziehen, warum die Leute so reagiert haben und damit halt dann nicht mehr so viel zu tun haben wollten und warum sie ja das halt nicht aufarbeiten wollten und nicht mit der eigenen Geschichte konfrontiert werden wollen. Zumal es halt auch einfach keine rühmliche Sache ist und halt nicht so mit mal jetzt irgendwie so unbedingt gerne prahlt. Also außer vielleicht am Stammtisch vielleicht noch so, wenn man so die Geschichten von der Ostfront erzählt, aber ansonsten ist das ja in den damaligen Verhältnissen durchaus ja auch schon so, dass so öffentliche NS-Äußerungen auch zumindest auf politischer Ebene jetzt nicht so gerne gesehen sind. Also verständlich einerseits, andererseits kann es dann richtig kurz übel werden, finde ich. Also auf jeden Fall, ja. Das, okay. Wollen wir mit Musik weitermachen? Wir machen mit Musik weiter. Okay. Jo. Oder auch noch nicht. Oder auch gerade noch ein Lied. Jetzt ist die Technik hier gerade ein bisschen im Stich. Ja. Das heißt, ich suche weiter ein Lied und Andi kann uns noch was erzählen, was du vielleicht noch vergessen hast oder was du dir wichtig fandest jetzt auch noch. Also was ich halt irgendwie schon ganz, ganz spannend fand, waren halt diese, wenn man sich diese Amnestiegesetze anschaut, dass es dann schon ganz oft darum ging, halt irgendwie diese Straffreiheit zu gewähren. Und es wurde halt ganz oft gesagt, dass dieses Gesetz halt vor allem auf die schwierige Zeit nach 45 gemünzt ist. Und so diese Zeit bis 45 oder die Zeit des Dritten Reiches wurde prinzipiell halt eher so ausgeklammert, also offiziell nicht erwähnt, hat aber in den Debatten immer so mitgeschwungen im Bundestag. Das heißt, es wurde dann über die schwierige Zeit von 45 bis 49 geredet und was die Deutschen alles zu erleiden gehabt hätten. Und im Hintergrund schwingen allerdings immer mit, naja, aber wenn eine Amnestie, dann wird halt kein Datum festgelegt, sondern es wird dann halt eine Amnestie, die gültig ist bis zur vorherigen Amnestie. Und die vorherige Amnestie war 1938 und das heißt ganz einfach, dass für gewisse Straftaten alle Straftaten des Zweiten Weltkrieges amnestiert wurden. Und durchaus halt auch solche Sachen, die nicht nur reine Schwarzmarktdelikte nach dem Zweiten Weltkrieg waren, sondern durchaus auch Körperverletzung mit Todesfolge oder Totschlag konnte halt durchaus begnadigt werden. Also das sind schon so, da ist schon so ein Geschmäckle dabei, wo ich mich frage, ob die Leute oder die Vertreterinnen im Bundestag das einfach nicht richtig wussten, was ich nicht glaube, oder warum sie so agiert haben. Und was mich eigentlich am meisten gewundert hat bei der ganzen Geschichte, dass das Ganze wirklich sehr einhellig durch den Bundestag durchgekommen ist. Im Bundesrat gab es so ein paar Gegenstimmen und noch eine größere Diskussion darum, aber im Bundestag gab es von SPD-Zentrum Kommunisten, also es gab wirklich eine sehr breite Basis und durchaus auch mit diesen, naja, man dürfe jetzt den Leuten das nicht so ewig zum Vorwurf machen und das selbst von kommunistischer Seite aus geäußert, wo ich mich auch frage, warum machen die Leute das, wo sie doch sozusagen gerade unter dem System zu leiden gehabt hatten. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein Lied gefunden, das heißt Arme kleine Deutsche, das passt auch drauf, finde ich, also der arme Scheiß Deutschland. In den 80ern gab es in New York eine wilde Musikszene, die sich in Abgrenzung an das selbstzufriedene New York No New York nannte. Wir nennen uns jetzt in Abgrenzung an Deutschland und die ganzen neuen Bands, die mit Deutschland kein Problem haben, No Deutschland. This is the heavy, heavy No Deutschland Sound. Hab keine Rechte, arme kleine Deutsche, werden überall verfolgt, arme kleine Deutsche, zusammengetreten und verprügelt, arme kleine Deutsche, arme kleine Deutsche, arme kleine Deutsche, arme kleine Deutsche, werden angezündet, arme kleine Deutsche, ermordet, arme kleine Deutsche, sind bald keine mehr da, arme kleine Deutsche, man muss doch wehren, arme kleine Deutsche, man muss sich doch wehren, arme kleine Deutsche, es ist doch Not. Stolz darauf, zufälligerweise hier geboren zu sein? Du kannst stolz sein auf etwas, das du hingekriegt hast. Aber auf den Flecken, an dem du geboren bist, wozu? Arme kleine Deutsche. Haben keine Rechte. Arme kleine Deutsche. Werden überall verfolgt. Arme kleine Deutsche. Überall verboten. Arme kleine Deutsche. Kriegen einen Maulkorb. Arme kleine Deutsche. Arme kleine Deutsche. Sind keine Nazis, aber. Arme kleine Deutsche. Man wird ja wohl noch mal sagen dürfen. Arme kleine Deutsche. Man wird ja wohl noch mal sagen dürfen. Die anderen sind in der Überzahl. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Arme kleine Deutsche. Arme kleine Deutsche. Ring! Ja, Knaf? Ja, ich bin's doch mal. Du kannst da nichts gegen machen. Gegen dein Blut kommst du nicht an. Du bist und bleibst Deutscher. So ein Schwachsinn! Deutschen, arme kleine Deutsche, sind bald nicht mehr da. Ja, scheiß arme kleine Deutsche. Ja, wir haben auch einen Fehler gefunden. Es war das Mausrad, das schuld ist. Wir schieben jetzt einfach auch mal unsere Schuld aufs Mausrad. Ist auch sehr billig. Ja, ist aber nichts im Vergleich dazu. Okay, wir haben jetzt noch Veranstaltungshinweise für euch. Und zwar findet am 7.5., das ist morgen um 20.30 Uhr in Radio Frei, ein Vortrag vom Bildungskollektiv statt. Und zwar Klasse an und für sich, Multitude, Schicht, Milieu. Viele Gesellschaftstheorien bieten Brillen an, um soziale Ungleichheiten zu beschreiben, sowohl die Kriterien, nach denen Gruppen unterschieden werden, als auch die Frage, wie und ob überhaupt aus der Beschreibung irgendwelche Schritte zur Veränderung folgen, unterscheiden sich immens. Um sich im ersten Schritt dem Begriff der Klassengesellschaft zu nähern, wird der Klassenbegriff in den Veranstaltungen ins Verhältnis zu anderen Beschreibungen von Ungleichheiten gesetzt. Tja, also das könnte allein schon ganz spannend werden, weil es ja überhaupt in diese ganzen Diskussion um Klasse und Klassenbegriff, also das ist ja innerhalb der letzten Jahre nochmal so ein bisschen hochgekommen, ob wir noch in einer Klassengesellschaft leben oder ob wir da schon drüber hinaus sind, was ja durchaus auch von manchen Leuten gesagt wird. Das heißt, es kann ganz spannend werden, zumal das eine Veranstaltungsreihe ist, die eine Woche später auch noch fortgesetzt wird mit einem Vortrag in der offenen Arbeit. Aber wenn ihr das wissen wollt, dann kommt am besten einfach diesen Freitag 20.30 Uhr zu Radio Frei auf die Freifläche und hört euch den ersten Beitrag an. Ja, und bei Google kann man auch nochmal nachschauen. Also ich weiß jetzt nicht genau die Adresse, ist auf jeden Fall Bildungskollektiv und Bildung Biko und Aranka eingeben und dann kann man nochmal nachgucken, was da jetzt alles geplant ist. Zumal zumindest die Veranstaltung am 14. durchaus auch recht spannend zu werden verspricht, weil da Leute von den Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft kommen, die vor ein paar Jahren ein relativ viel beachtetes Diskussionspapier rausgegeben haben und 28 Thesen zur Klassengesellschaft. Aber wenn ihr am Freitag bei der Diskussionsveranstaltung hier im Radio wart, dann könnt ihr euch am Samstag ausschlafen und könnt am Samstagabend zu dem bereits erwähnten Soli-Konzert gehen, zu Früchte des Zorns in Zwiller. Das Geld ist für die Repressionskasse, für die Repressionen, mit denen das Umfeld des besetzten Hauses zu kämpfen hat, aufgrund der ganzen Sache, die innerhalb des letzten Jahres passiert ist. Ja, und die Projektgruppe Erfurt im Nationalsozialismus veranstaltet am 9. Mai 2010 einen Stadtrundgang über Krieg und Frieden. Und diese führt also zu einer Ausstellung über dieses Thema. Der Treffpunkt ist 14 Uhr am Fischmarkt. Und wir würden jetzt, glaube ich, ganz einfach auf Wiedersehen sagen und würden uns mit einem Lied von Früchte des Zorns nochmal verabschieden. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns am Samstag, den 8. ab 20.30 Uhr auf dem Filler, im Filler, in der Schillerstraße. Genau, und falls ihr da nicht seid, könnt ihr in 2 Wochen das Radio wieder anmachen, auch um 21 Uhr auf Radio Frei, dann gibt's wieder Reibungspunkt. Nächste Woche am Donnerstag ist Chili Gaze. Die kann man auch mal erwähnen. Ja, das lohnt sich durchaus auch anzuhören. Ja, genau, einfach immer Donnerstag, 21 Uhr, Radio Frei einschalten. Lohnt sich. Mehr oder weniger. Okay, viel Spaß mit Früchte des Zorns. Das Herz ist eine Muskel in der Faust. Das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust. Entschuldigung. Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften. Wir lachen und weinen. Wir verlieben uns. Wir improvisieren Kochrezepte